Der 9. Schuss ging sauber durch die Stirn. Schuss ging sauber durch die Stirn. Ging sauber durch die Stirn. Bye. Oh,